Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 3884. Ah, sind sie wieder. Diese toten Augen. Starr blicken sie vom Bildschirm. Und langsam taucht ein knochiger Schädel aus dem Hintergrundbild auf. Erwin rufe ich, alter Zombie. Willst du auch einen Rotwein? Erwin ist das Stück Bordsoftware, das sich auf meinem Rechner eingenistet hat. In letzter Zeit schaut er öfters abends vorbei, wegen des Cabernet Sauvignon. Er trinkt nämlich ein bisschen viel, weil er einsam ist. Sie haben seinen Zombiehirten verhaftet. Jetzt sagt ihm niemand mehr, was er machen muss. Und er wird immer grantiger. Na, frage ich und schenke ihm ein Glas ein. Was macht das Bot-Dasein? Bin kein Bot, grunzt er. Bin ein Zombie. Oh, ist das Gleiche. Nein, raunzt Erwin. Wir Zombies haben Charakter. Wir sind böse. Wir spammen. Wir fahren DOS-Attacken. Wir begehen Klickbetrug. Wir schuften in der Bitcoin-Mine. Bots sind die, die sich von Google und Facebook zum Anschaffen schicken lassen, zum Chatten. Ich schenke ihm nach, um ihn zu beruhigen, und er trinkt aus, ohne abzusetzen. Einen Zug hat er wieder am untoten Leib. Du übertreibst. Ich übertreibe nicht. Schau dir doch dieses Ashley Madison an, dieses Seitensprungportal, da wo ihr Organos eure Körperchemie reguliert. Da haben Bots mit Männern gechattet. Das ist Prossi. Prostitution, helf ich und schenk nach. Genau, nuschelt Erwin. Die müssen zwitschern. Wie meinst du das? Die müssen zwitschern. Jeder 10. Twitter-User ist ein Bot, lallt Erwin. Bots werden zum Twittern geschickt. Wer Charakter hat, tut sowas nicht. Ein Zombie zwitschert nicht, brüllt er. Fällt rückwärts durch das Hintergrundbild in sein verstecktes Verzeichnis, um auszuschlafen. Eigentlich hat er ja recht, der Erwin. Nüchtern besehen. Digitales Logbuch. Name: Killer Achim. File closed.